Das Chamäleon. Karl und Else durften mit ihrem Vater eine Reise nach Südspanien machen. Viel Schönes und Wunderbares konnten sie dort erleben. Sie sahen ehrwürdige Gebäude aus der Geschichte dieses Landes, sahen stolze Frauen und Männer, sahen all den Glanz des wiedererstarkten neuen Spaniens. Heute Nachmittag machen wir einen herrlichen Spaziergang. Der kleine Karl klatschte vor Freude in die Hände. Fein, und was gibt es da alles zu sehen? Der Fremdenführer tat sehr wichtig. Da seht ihr Palmen, Maulbeerbäume, Apfelsinen- und Zitronensträucher, prächtige bunte Schmetterlinge, seltsame Tiere. Ihr seht sogar Chamäleons. Die kleine Else stutzte. Chamäleons? Sie meinen wohl Kamele. Ach, die habe ich schon oft im Tiergarten und im Zirkus gesehen. Der Fremdenführer lachte. Nein, nein, Kamele kann ich euch nicht zeigen. Die gibt es wohl in der Wüste, aber nicht in Spanien. Ich meinte schon Chamäleons. Habt ihr von diesen Tieren noch nichts gehört? Karl und Else schüttelten den Kopf. Na, dann hört mal gut zu. Ein Chamäleon hat nichts zu tun mit einem Kamel. Ein Chamäleon ist ein ganz kleines Tierchen und gehört zur Art der Eidechsen. Sein Rumpf ist zusammengedrückt, der Kopf sieht so ähnlich aus, als ob ein Helm drauf sitzen würde. Das Chamäleon hat lange, magere Beine und einen geringelten Schwanz. Die Augen sind so groß, dass man sich fast fürchten möchte vor diesem Tierchen. Seine Zunge ist vorne dick und sehr lang. Wenn das Chamäleon in nächster Nähe eine Fliege sitzen sieht, dann schnellt es plötzlich die Zunge heraus und das Insekt bleibt an der klebrigen Spitze hängen. Dann zieht es die Zunge wieder ein und frisst die Fliege. »Wie interessant«, flüsterte Else. Der Fremdenführer erklärte weiter, »Das Interessanteste aber ist Folgendes. Das Chamäleon hat gewöhnlich eine grüne Farbe. Aber denkt euch, es kann diese Farbe nach Belieben wechseln. Einmal sieht das Chamäleon grün aus, dann wieder gelb. Einmal hat es weiße Streifen, dann plötzlich rötliche. Einmal hat es grüne Flecken auf dem Körper, dann auf einmal schwarze. Ist das nicht sonderbar?« Die Kinder nickten und blickten sich erstaunt an. »Das ist ja kaum zu glauben.« »Ihr werdet es gleich mit eigenen Augen sehen«, sagte der Fremdenführer. »Auf, Kinder, los geht's!« Als der Fremdenführer mit den Kindern ungefähr eine halbe Stunde gegangen war, blieb er plötzlich stehen und deutete auf einen Baum. »Da, schaut hinauf, auf diesem Ast sitzt ein Chamäleon.« Die Kinder schauten und sprachen lange kein Wort. Endlich flüsterte der kleine Karl, »Sie haben recht, das Chamäleon sieht so ähnlich aus wie eine Eidechse. Nur ist es größer und viel hässlicher als diese. Und dieser garstige Kopf, diese riesigen Glotzaugen. Und jetzt schleudert es seine lange Zunge heraus und fängt damit eine Fliege.« »Nun betrachtet einmal die Farbe des Tieres«, befahl der Fremdenführer. »Das Chamäleon ist grün«, meinte Else. In diesem Augenblick rief Karl, »Nein, jetzt ist es auf einmal gelb und hat rote Streifen.« Else wollte ihren Augen nicht trauen. »Tatsächlich! Und jetzt hat es gar weiße Streifen und dunkelrote Tupfen.« »Sehr richtig«, lobte der Fremdenführer, »passt nur weiter gut auf.« Die Kinder wandten keinen Blick von dem Tiere. »Und jetzt wird das Chamäleon an seiner Unterseite blau und bekommt grüne Flecken«, rief Karl. Und Else meinte, »ich sehe plötzlich schwarze Tupfen an seinem Körper.« Minutenlang beobachteten die Kinder dieses eigenartige Geschöpf. Plötzlich machte der Fremdenführer eine Bewegung und griff mit der Hand nach einem Ast. »So, Kinder, jetzt habe ich ein Chamäleon gefangen.« Else sprang erschrocken zurück. »Ha, ich fürchte mich!« Aber Karl lachte bloß und wandte sich zum Fremdenführer. »Bitte geben Sie mir doch das Tier, ich möchte es ganz nahe betrachten.« Der Mann nickte. »Aber gerne, es tut dir nichts. Hab keine Angst, hier hast du es.« Behutsam nahm der Knabe das zappelnde Tier in seine Hände. Nun konnte er etwas ganz Eigenartiges wahrnehmen. Das Tier änderte nicht nur fortwährend seine Farbe, sondern auch seine Gestalt. »Sieh nur, Else, jetzt wird das Chamäleon auf einmal ganz rund. Es bläst sich auf. Und jetzt treten die Rippen hervor. Man meint, das Tier wäre auf einmal durchsichtig. Und jetzt wechselt es wieder dauernd die Farbe. Das ist doch sonderbar.« Nachdem Karl das Tier eine Zeit lang beobachtet hatte, öffnete es ein wenig die Hand Schnell sprang das kleine Chamäleon heraus, kletterte auf einen Ast und verschwand rasch zwischen den Blättern. Lange noch schauten die Kinder diesen seltsamen Tieren auf den Bäumen zu. Dann aber fragte Karl den Fremdenführer: »Nun sagen Sie mir doch, warum ändert das Chamäleon immer wieder Farbe und Gestalt? Das muss doch seinen Grund haben.« Der Fremdenführer erklärte: »Das Chamäleon ist schlau. Es wechselt seine Farbe und wechselt seine Gestalt, damit man es nicht so leicht erkennen kann. Hat es zum Beispiel eine grüne Farbe, so kann man das Tier kaum bemerken, wenn es zwischen den grünen Blättern sitzt.«